Chili, Gertrude und Hans Kunke. Wien 23, Kreuzberggasse 8. Wohnung der Familie Kunke. Lebenslauf von Hans Kunke. Hans Kunke wurde als jüngstes von drei Geschwistern am 6.12.1906 in Biala geboren. Der Ort liegt in Oberschlesien in Polen, gehörte damals aber zu Österreich. 1929 wohnte er mit seinen Eltern, Direktor Norbert Kunke und Gilla Kunke, sowie seinen beiden älteren Schwestern, Lissi und Trude, in einer komfortablen, seinen Eltern gehörenden Villa in Mauer in der Kreuzberggasse. Hans hatte die Mittelschule und auf Wunsch seines Vaters die Handelsakademie absolviert. Der Vater hatte darauf bestanden, dass Hans einen bürgerlichen Beruf ergreifen sollte. Obgleich dieser auf dem Gebiet der Musik außerordentlich begabt war und sein Leben gern dem Musikstudium gewidmet hätte. Er verfügte über einen außergewöhnlich schönen Bariton und spielte ausgezeichnet Klavier. Er befasste sich mit klassischer ebenso wie mit moderner Musik. Lissi, die ältere der beiden Schwestern, hatte die Theaterschule absolviert. Trude gab Unterricht in französischer Sprache. Beide Mädchen waren talentiert und musikalisch begabt, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie Hans. Nach dem Willen seines Vaters wurde er Versicherungsbeamter der Wiener Städtischen Versicherung, die damals noch auf der Tuchlauben im ersten Bezirk ihren Sitz hatte. Bald zog die politische Situation seine Aufmerksamkeit auf sich. Er trat der sozialistischen Arbeiterjugend bei, wurde bald deren Funktionär und seine Persönlichkeit prägte zunächst die Ortsgruppe Mauer, 1930 bis 1932, die Bezirksorganisation Liesing und den Kreis Umgebung Wien. Unter anderem war aber auch Steffi Jelinek, seine spätere Frau, zu aktiver politischer Tätigkeit. Bis dahin war sie wohl Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend, spielte in deren Mandolinorchester Gitarre, hatte sich aber eher mit humanistischer Bildung befasst. Sie erzählte, ausschlaggebend für ihre spätere Entwicklung wäre ein Gespräch gewesen, das sie mit Hans Kunke in der Straßenbahn führte, als sie ihn zufällig getroffen hatte. Er hatte damals gesagt, sie sei intelligent und begabt. Es sei schade, dass sie diese Werte nicht voll und ganz für die Interessen der Arbeiterklasse einsetzte. Hans Kunke war feinfühlig, großzügig und ein überaus verlässlicher Freund. Er liebte leichten Sarkasmus und sein Witz konnte beißend sein, war aber nie bösartig. Seine Begabung stellte er der Arbeiterbewegung zur Verfügung. In der Zeit zwischen 1930 und 1934 schrieb er politische Revuen und führte Regie. Zu bekannten Melodien wurden die Texte geändert, um ihnen politischen Inhalt zu geben. Andererseits wurden revolutionäre Gedichte vertont. Hans Kunke begleitete sich selbst am Klavier. Die Sprechchöre studierte Steffi ein. Diese politischen Revuen waren ein durchschlagender Erfolg. So sehr, dass es notwendig war, in verschiedenen Ortsgruppen mit den dort vorhandenen Mitgliedern Einstudierungen vorzunehmen, weil die Ortsgruppe Mauer nicht mehr in der Lage war, die vielen Aufführungen, die in Kien und anderen Sälen in vielen Orten Niederösterreichs stattfanden, zu bewältigen. Kurz nachdem Hans Kunke in die Bezirksleitung des SAJ Liesing gewählt wurde, wurde zunächst für diesen Bezirk und sodann für den Kreis Umgebung Wien ein Schulungsmindestprogramm ausgearbeitet. Dieses bestand aus 10 Referaten mit Diskussion, die in allen Ortsgruppen durchgeführt wurden. Die Themen umfassten Geschichte der Arbeiterbewegung, ökonomische Grundfragen, was ist Faschismus, was ist Imperialismus, aber auch Probleme wie Bub und Mädel, wobei Wert gelegt wurde, dass neben der rein aufklärenden Erziehung auf sexuellem Gebiet, diese spielte faktisch nur eine nebensächliche Rolle und war nur als Hintergrund gedacht. Vor allem das ethische Nebeneinander der beiden Geschlechter gefördert wird. Es wurde von Hans Kunke und Steffi Jelinek gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet. Später übernahmen andere Personen auch die Ausarbeitung von Konzepten. Es wurden die Schulungsreferenten in Kursen und Diskussionen geschult und diese hielten dann die Vorträge in einer einzelnen Ortsgruppen. Neben dieser Schulungsarbeit wurden Wochenendschulen für die Funktionäre der Ortsgruppen abgehalten. Hierdurch entstand auch eine enge persönliche Bindung, die dann in der Illegalität so wichtig wurde. Es stand für Hans Kunke und seinen engsten Freunden außer Zweifel, dass er seine politische Tätigkeit nach dem Verbot der sozialistischen Arbeiterjugend nicht einstellen würde. Ohne einen Augenblick zu zögern, stellte er seine organisatorischen und intellektuellen Fähigkeiten zur Verfügung, um die Interessen der Arbeiterjugend auch nach dem Verbot ihrer Organisationen mit neuen organisatorischen Mitteln zu vertreten. Nach seiner Eheschließung mit Steffi Kelinek am 28. September 1934 wurde das Augenmerk darauf gelenkt, dass die gemeinsame Wohnung den Erfordernissen einer konspirativen Tätigkeit entsprach. Den Urlaub verbrachte das Ehepaar Kunke meist in den Bergen. Beide trugen übergroße Rucksäcke und wanderten von Hütte zu Hütte. Nach einem solchen Urlaub bemerkte Hans: Mit den Bergen geht es einem wie mit den Frauen. Man strengt sich an, ärgert sich, quält sich ab und kann sie doch nicht lassen. Nach Berichten von Augenzeugen wurde Hans im Konzentrationslager sehr gequält. Er war physisch nicht mehr in der Lage, die Arbeit zu leisten, die von ihm begehrt worden war. Er musste Steine schleppen und konnte nicht mehr weiter. Man sagt, dass er möglicherweise auch gedacht haben mag, das Los seiner Frau zu erleichtern, wenn er nicht mehr lebt. Diese Vermutung sprach Flora Jelinek, die Tante seiner Frau, die diese großgezogen hat, aus. Hans Kunke war das Kind jüdischer Eltern. Kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich und der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Steffi von der Gestapo geladen und es wurde ihr nahegelegt, sich von Hans Kunke scheiden zu lassen. Flora Jelinek erzählte, Steffi habe darauf geantwortet: Ich teile das Schicksal meines Mannes. Hierauf wurde sie ins Konzentrationslager gebracht. Hans Kunke starb am 30.10.1940, nach Berichten von Mithäftlingen am 31.10.1940, nach offizieller Version Eintragung beim Standesamt. Augenzeugen berichteten, dass er in Richtung Stacheldraht lief. Er hat gewusst, dass die SS auf jeden Häftling schoss, der dies tat. Nach einem Text von Helen de Bottez, geschrieben im November 1948. Quelle: Leasing im Dunkeln, verfolgte und ermordete Leasingerinnen 1932 bis 1945. Dr. Gerald Netzl, Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschisten. Bezirksgruppe Leasing, Wien 2009, Seite 18 bis 20.